Sterne scheint und ich seh auch ohne die Laterne dir ganz tief ins Herz hinein. Die Mama, die sagt, Kind, es war doch früher so wie heute. Junge Männer, die sind mit ihren Schwüren schnell dabei. Ja, das finde ich fein. Denn grad verliebte junge Leute von heute, die können so romantisch sein. So wie wir zwei. Gehen sie aus vom Stadtpark die Laternen. Bleib uns zwei der Sterne. Und ich seh auch ohne die Laterne dir ganz tief ins Herz hinein. Meine Freunde sind blöd, sie können mich nun mal nicht leiden. Denn nicht einer versteht, was dir an mir denn so gefällt. Doch ich finde das schön, wenn für verliebte junge Leute von heute am Abend tausend Sterne stehen am Himmelszelt. Gehen sie aus vom Stadtpark die Laterne, bleibt uns zwei der Sterne. Die Laterne, dir ganz tief ins Herz hinein. Gehen Sie aus vom Stadtpark, die Laterne, bleibt uns zwei der Sternenschein. Und ich seh auch ohne die Laterne ganz tief ins Herz, dir ganz tief ins Herz, dir ganz tief ins Herz hinein.